ein einfacher Mann. Leg die Scherben meines Herzens mit deinem zusammen. Denn die Feigheit nahm bis heute keinem die Angst. Vergangenheit sind Fußspuren an einem einsamen Strand. Unsere Träume sind vergessene Leichen im Kampf. Und trotzdem sagen sie dir, sie reichen die Hand. Aber hack in dem Blick, der Weg in Hunger klaut den Arm ab. Und geben den Reichen die Hand. Chill. Behalt den Tod oder tauschst du dein Leben für die Welt hier. Lebst auf einem grauen Planeten, denn am Ende jedes Regenbogens wartet kein Topf voll Gold, sondern eine Pfütze voller saurer Regen. Und aufzugeben kommt nicht in Frage, dafür in jeder Antwort, wenn sie was sagen. Und die wenigen, die kämpfen, vertragen sie, vergessen dein Gesicht und verbrennen deinen Namen. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Bruder, du bist nicht allein. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Schwester, du bist nicht allein. Sie sagen, du bist verrückt und darum richten sie aber nicht alles gerade, sondern dich als Freak. Und die Last steht so vielen auf der Stirn geschrieben. Doch Animus ist der Einzige, der Gesicht erliest. Und darum bei den Bossen verhasst, denn er teilt seine Schwächen so verdoppelter Kraft. Aber hofft nicht wie die ganzen Schmucks nur auf Macht, sondern Hilfe für die Brüder in dem gottlosen Knast hier. Denn hier suchen viele verzweifelt einen schönen Moment zwischen schwierigen Zeiten, wollen rauf zu den Sternen. So greifen sie nach Ästen des Baums, anstatt die Wurzeln tiefer zu treiben. Doch jeder denkt allein an sich selbst. Je größer sein Einfluss, je kleiner der Fels, damit seinem gefällt, werden hier Entscheidungen tausende zugunsten von einem gefällt. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Bruder, du bist nicht allein. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Schwester, du bist nicht allein. Viele streben danach, es in Bücher zu schaffen, die irgendwann ersticken unter Tonnen von Staub. Ich dagegen will der Grund sein für Lachen und Hoffnung, lebendige Herzen, die sonst keinem vertrauen. So viele werden gezwungen zu schweigen und hungern im Geist und sehen keinen Weg hinaus. Solange ich atme, schreibe ich für all diejenigen und spreche es vom Herzen aus. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Bruder, du bist nicht allein. So viele schwimmen durch tausende Tränen und sehen sich eigentlich nur nach etwas Sicherheit. Und auch wenn die Probleme dich zwingen zu schweigen, glaub mir, Schwester, du bist nicht allein.